14. Melting Pot zwischen Nord- und Ostsee. Die Hafenstadt Haid Habu. Verschwunden 1066. Haid Habu lag im Mittelalter zwischen Hamburg und der heutigen dänischen Grenze auf der Schleswiger Landenge, die Nord- und Ostsee voneinander trennt. 300 Jahre lang trafen in dieser Stadt Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander, brachten ihre Waren, ihr Können, ihre Ideologien mit. Ein Ort des Kontakts, an dem sich Dinge mischten, veränderten und wieder verschwanden. Bevor Haid Habu gegründet wurde, musste man, um von der Nord- in die Ostsee zu gelangen, die nordwestliche Küste des heutigen Schleswig-Holsteins hinaufsegeln, die Nordspitze Dänemarks umrunden und durch die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden in die Ostsee segeln. Es war ein langer, beschwerlicher Weg. Aber weil es noch immer einfacher war, Waren mit Schiffen zu transportieren, als sie über Land zu ziehen, ein ausgebautes Wegenetz existierte noch nicht, suchte man nach anderen, kürzeren Möglichkeiten. Menschen wussten vermutlich bereits sehr früh, dass man von der Nordsee aus wenige Kilometer südöstlich des heutigen St. Peter-Ording die Eider und die Treene hinaufsegeln konnte. Rund 60 Kilometer konnte man auf den Gewässern zurücklegen, bis zu einem Ort, der heute Hollingstedt heißt. Es gibt Spekulationen darüber, ob von dort aus in der Antike die Angeln in Richtung Großbritannien aufgebrochen waren. Auf der Ostseeseite gab es zwischen dem heutigen Kiel und Flensburg einen 40 Kilometer ins Landesinnere reichenden Meeresarm, die Schlei. Sie wirkt wie eine Mischung aus Fluss und See. Schmalere Abschnitte wechseln sich mit solchen ab, an denen das Gewässer breit und weit ist. Die Schlei endet in einer Sackgasse, einer Bucht, von der zwei kleinere Seen abzweigen. Sie hatten ideale Bedingungen für einen Hafen, weil die Ufer flach waren und Schiffe so zum Anladen auf den sandigen Untergrund auflaufen konnten. Zwischen dieser Bucht und Hollingstedt liegen nur 18 Kilometer Landweg. Es ist die schmalste Stelle der jütischen Halbinsel, also das Land, das Nord- und Ostsee voneinander trennt. Am ersten der Seen also wurde im 8. Jahrhundert Haid Habu gegründet. Der Name bedeutet Siedlung auf der Heide. Den See nennt man nach dem dänischen Stadtnamen Haddebyer Nor. Teile der Siedlung sind heute wieder zu sehen. Rekonstruktionen von 7 redgedeckten Holzhäusern, einige klein und beengt, andere in die Länge gezogen, stehen dicht beieinander auf dem Gelände am Rande der Schlei. Sie deuten an, wie das Leben hier gewesen sein könnte, wie Menschen in den Häusern gewohnt und gearbeitet haben. Ein Pfad führt hinunter ans Ufer, zu den Landungsbrücken. All das ist Teil des Wikingermuseums Haid Habu in Bußdorf bei Schleswig. Wie groß die Stadt gewesen sein muss, erkennt man an dem grasbewachsenen Wall, der das Gelände im Halbkreis umgibt. 12 bis 14 Meter hoch ist er. Die ersten Gebäude, die bereits um 750 gebaut worden waren, sehr wahrscheinlich von friesischen Siedlern, lagen etwas zurückgesetzt vom Ufer außerhalb dieses Walls. Vermutlich wurden sie als Handelsstützpunkte in den Sommermonaten genutzt. Knapp 50 Jahre später tauchte die Stadt das erste Mal in den fränkischen Reichsannalen auf. Allerdings war sie da schon Teil des dänischen Reichs, über das König Gutfried herrschte. Den alten friesischen Siedlungsort gaben die Dänen Anfang des 9. Jahrhunderts auf und verlagerten ihre Häuser in Richtung Ufer. Haid Habu hatte nicht nur aufgrund seiner geografischen Lage eine besondere Rolle in der Geschichte, sondern auch aufgrund seiner territorialen Position. Es lag im Süden des dänischen Reichs, die Sachsen lebten nur 35 Kilometer südwestlich. Das Reich der Slawen begann südöstlich des heutigen Kiel, 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Den Friesen hatten die Dänen ja gerade erst die Macht über Haid Habu abgeluchst. Sie siedelten auf den Inseln und der Küste der Nordsee zwischen Eiderstedt und Sylt. Bald entwickelte sich Haid Habu zu einem großen Handelszentrum. Im Hafen hat man das Wrack eines 22 Meter langen Handelsschiffs lokalisiert. Es war 6 Meter breit, hatte hohe Bordwände und damit eine große Ladekapazität, schätzungsweise 60 Tonnen. Ruder hatte es nur wenige, man setzte Segel, um vorwärts zu kommen. Vermutlich gehörte es dänischen oder schwedischen Seefahrern. Wenn es um diese im Mittelalter geht, kommt man unweigerlich zu den Wikingern und allen Klischees, die mit ihnen verbunden sind. Aber Wikinger im Sinne von raubenden Seefahrern waren nur ein kleinerer Teil von ihnen. Sie waren auch oft gleichzeitig tüchtige Geschäftsleute und weitgereiste Kaufmänner. In Haithabu kreuzten sich die Wege vieler verschiedener Waren aus allen Himmelsrichtungen. Aus Skandinavien gelangten Pelze, Wachs, Honig, Walrosselfenbein und Eisen nach Haithabu. Aus dem Fränkischen Reich kamen zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Eine besondere Keramik, sozusagen das Tafelgeschirr der Oberschicht, und Basaltmühlsteine. Von den britischen Inseln stammte vor allem Blei, das zum Beispiel für Kirchendächer benötigt wurde. Viele dieser Waren blieben nicht in Haithabu, sondern wurden in den Osten weitergehandelt. Die Schiffe segelten entlang der Ostseeküste bis ins heutige Russland und von dort aus über verschiedene Flüsse bis nach Kiew und Istanbul oder über das Kaspische Meer weiter nach Buchara im heutigen Usbekistan. Die Fahrten dauerten Jahre, mindestens einmal mussten sie überwintern. Die Herrscher entlang der Route waren interessiert an Pelzen, Wachs, Honig, Salz. Und an Sklavinnen und Sklaven, meist Gefangene, die skandinavische Seefahrer, nun als Wikinger, während Beutezügen oder kriegerischen Auseinandersetzungen gemacht hatten. Im Mittelalter gab es einen regen Handel mit Menschen. Auf dem Weg zurück nach Haithabu wurden neben Seiden- und Brokatstoffen, Parfums und anderen Luxusgütern vor allem Münzen transportiert. Persische und arabische Dirham waren gleichzeitig Zahlungsmittel und Silberquelle. Aber man hat in der Stadt auch selbst Münzen geprägt, die man Halbbrakteaten nennt. Sie wurden zwischen 900 und 980 gehandelt, und zwar im gesamten Ostseeraum, von Jütland bis an die Oder und weiter nach Russland. Nach und nach entwickelte sich Haithabu zu einem der größten Häfen Nordeuropas und damit zu einem Melting Pot der Kulturen. Das erkennt man auch an den Funden in der Stadt, darunter 11 skandinavische Runeninschriften, eine Bronzeschale mit einem Trinkspruch in Altbulgarisch und ein Bleisiegel aus dem Byzantinischen Reich, das den Namen des söldnerwerbenden Beamten Theodosius trägt. Man muss sich die Vielfalten der Sprachen vorstellen. Diese unterschiedlichen Menschen brachten auch ihre eigenen Religionen mit. Die Skandinavier glaubten noch lange an die nordischen Götter, allen voran Thor und Odin. Bulgarien war christlich-orthodox geprägt. Die Dirham stammten aus dem islamischen Kulturraum. Wie religiös flexibel man in Haithabu war, zeigt eine sehr besondere Gussform. Mit der Vorderseite konnte man ein christliches Kreuz und mit der Rückseite einen Torshammer herstellen. In der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts errichtete Ansgar von Bremen, missionierender Benediktermönch, die Stadt und errichtete hier die erste christliche Kirche Dänemarks. Ab 860 läutete sogar eine Glocke, eine spätere Version hat man im Schlamm des Hafenbeckens geborgen. Sie gilt als älteste vollständig erhaltene Läutglocke Europas. Ansgar versuchte von Haithabu aus, Menschen in Nordeuropa zum Christentum zu bekehren. Wenig erfolgreich. Aber immerhin wurde Haithabu 948 erster Bischofssitz Dänemarks. Wer über den wahren Umschlagsplatz Haithabu herrschte, der kontrollierte Handelswege und nahm hohe Zölle ein. Die Stadt weckte Begehrlichkeiten und war umkämpft. Ab 808 herrschten die Dänen, ab 934 die Franken. In den nächsten rund 50 Jahren wurde sie mal von den einen, mal von den anderen erobert. Am Ende des 10. Jahrhunderts war Haithabu wieder in dänischer Hand. Um die Stadt zu schützen, schütteten die Dänen 950 den Wall auf, den man heute noch sieht. Auch die Route, die den Hafen Hollingstedt mit Haithabu verband, war durch ein System von 10 bis 12 Meter hohen Wellen geschützt, das Danewerk. Allerdings weiß man nicht, ob Waren auf dieser Strecke wirklich zwischen den zwei Häfen transportiert worden sind. Angelegte Wege oder gar Straßen gab es nicht. Man hätte das Handelsgut zwar zu Fuß, auf dem Rücken von Rindern oder Pferden oder auch mit Wagen transportieren können, aber es wäre sehr mühsam gewesen. Das im Hafen gefundene Schiff konnte 60 Tonnen laden. Ein hölzerner Wagen, aber maximal eine Tonne. Es gibt experimentelle Untersuchungen, in denen solche Karren bis zu 10 Kilometer am Tag zurücklegen konnten. Für das Löschen eines Schiffs hätte man also 60 Wagen gebraucht, die 2 Tage unterwegs gewesen wären. Manche Forschende halten deshalb Treideln auf dem kleinen Fluss Reiderau, der Hollingstedt mit Haithabu verbindet, für wahrscheinlicher. Pferde oder Ochsen, die am Ufer entlang laufen, ziehen das Schiff. Allerdings ist es unmöglich, Treidelbetrieb archäologisch nachzuweisen. Am besten sollte man sich Haidhabu auch heute noch vom Wasser aus nähern. Ab Mitte des 9. Jahrhunderts betrat man die Stadt über die Landungsbrücken. Bis zu 20 Meter breite Holzstege, die sich am Ufer entlang zogen und bis zu 40 Meter in die Bucht hineinragten. In der Hochphase ab 880 gab es 20 bis 30 davon. So als wäre der Stadt ein Plateau aus Holzbullen vorgelagert. Hier wurde verkauft, gekauft, gefeilscht, geplaudert. Es war das Zentrum des öffentlichen Lebens, so wie an anderen Orten der Marktplatz. Nur dass im Hintergrund die Schiffe vor Anker lagen. Einige liegen noch immer im ehemaligen Hafenbecken. Drei Wracks haben Forschende geortet. Eines davon ist 1979 geborgen worden. Das, was davon übrig ist, steht im Museum von Haidhabu. Es sieht eher aus wie ein Kunstwerk, besteht aus einem Metallrahmen mit einigen dicken Holzplanken am Kiel, die beschädigt und angekokelt sind. Man hat versucht, die Geschichte des Schiffes zu rekonstruieren. Um 1000 nach Christus lag es an den Landungsbrücken, 31 Meter lang, imposant, schnell und wendig. Ein Kriegsschiff. Möglicherweise gehörte es König Harald Blauzahn, der mit seiner Leibgarde in Haidhabu Hof hielt. Das Schiff fing Feuer. Warum, weiß man nicht. Aus Angst, der Brand könnte den Hafen erfassen, alles war aus Holz gebaut, die Häuser hatten Reetdächer, stieß man das Boot in die Bucht hinaus und ließ es dort abbrennen. Da das Wrack dann aber Teile der Hafeneinfahrt blockierte, zerlegte man es, so gut es ging. Deshalb sind nur noch wenige verkohlte Stücke erhalten. Hinter den Landungsbrücken begann die Stadt. Die Häuser aus Holz standen dicht an dicht, dazwischen einige öffentliche Brunnen. Bohlenwege führten an den Häusern entlang. Der Untergrund war sumpfig. Die Hütten waren eher klein. In ihnen wurde gelebt und gearbeitet. Es gab eine unglaubliche Vielfalt an Handwerken in der Stadt. Es wurde gedrechselt, gezimmert, getöpfert, es wurden Steine behauen, Glocken gegossen, Gold geschmiedet. Es gab Menschen, die Bernstein bearbeiteten, andere Walross-Elfenbein und wieder andere Leder. Eimer und Fässer wurden aus Holz hergestellt, Perlen aus Glas und Kämme aus Geweih. Von all dem haben Forschende Produktionsabfälle im Hafenbecken gefunden. Und am Stadtrand in der Nähe des Walls hat man ein Industrieviertel entdeckt. Dort wurde Eisen geschmiedet und Bronze gegossen. Man geht davon aus, dass die Stadt im hohen Maße vom Umland abhängig war, vor allem in der Nahrungsmittelversorgung. Man hat in Haidhabu keine Ställe gefunden, zumindest bisher nicht, denn es sind nur 5% des 27 Hektar großen Areals innerhalb des Walls erforscht. Aber es wurden über 420.000 Tierknochen geborgen. Die Stadt benötigte auch Holz für die Feuer der Handwerksbetriebe, zum Heizen und zum Bauen. All das muss aus dem weiteren Umland gekommen sein. Im Laufe des 11. Jahrhunderts nahm die Bedeutung Haidhabus rapide ab. Die Landungsbrücken mussten ständig verlängert werden. Zum einen, weil die Menschen ihre Abfälle im Wasser entsorgten und sich das Hafenbecken damit füllte. Gleichzeitig hatten die großen Schiffe immer mehr Tiefgang. Hinzu kam, dass Haidhabu ein gewachsener, kein geplanter Handelsplatz war. Alles war ungeordnet entstanden, vermutlich kaum administrativ gestaltet. Vielleicht wurde die Stadt sich irgendwann selbst zu viel. Zu viel Müll, zu große Schiffe, zu viel Durcheinander. Das, was sie groß gemacht hatte, führte nun zu ihrem Ende. Es gab keinen Raum, auf dem sich Haidhabu neu erfinden konnte. Vielen anderen mittelalterlichen Handelsorten erging es ähnlich. Meist entstand in nächster Nähe eine neue Stadt mit Königspfalz und Kirche. So eine wie Schleswig. Das Ende von Haidhabu begann mit der Auseinandersetzung zweier dänischer Herrscher. Ihr Krieg zerstörte 1050 die Stadt zum ersten Mal. Wir wissen deshalb nicht im Detail, wie Haidhabu verlassen worden ist. Nur, dass irgendwann Menschen begannen, auf die andere Seite des Hadebüer-Nord zu ziehen, wo heute Schleswig liegt. Dort sind allerdings die Spuren dieser frühen Besiedlung überbaut worden. Es waren die Slawen, die das Ende des großen Handelsplatzes besiegelten. 1066 überfielen sie ihn. Danach ist Haidhabu nicht mehr aufgebaut worden.